Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Kluft oder Klammer nannte der Deutschlandfunk ein Feature, in dem Peter Bender am 11. August 1987 die Rolle Westberlins für Deutschland nach 1945 beschrieb. Für den Autor war Berlin Metapher und Symbol zugleich. Bender sammelte Stimmen, die dies zum Ausdruck bringen. Bis 1989 trennt Berlin Welten, aber es stand zugleich für die Hoffnung, diese Trennung auch aufheben zu können. Quod erat demonstrandum. In Benders Zusammenstellung kommen unter anderem die regierenden Bürgermeister Reuter und Brandt, Walter Ulbricht sowie der amerikanische Präsident Kennedy zu Wort. Was ist dieses West-Berlin eigentlich? Eins erscheint sicher. Es hält den Weltrekord in Namen, Titeln, Bezeichnungen, Metaphern, Funktionen und Aufgaben. Die deutsche Hauptstadt. Die Hauptstadt der Deutschen. Die Hauptstadt der deutschen Nation. Hauptstadt im Wartestand. Natürlich ist Berlin auch Symbol. Symbol der Freiheit. Symbol der Menschenrechte. Symbol der Einheit. Am schönsten sagte es Richard Byrd, der amerikanische Botschafter. Die Stadt der aufgehenden Sonne. Das westliche Berlin war allezeit Hindernis und Klammer. Es trieb West und Ost in erbitterte Feindschaft und zwang sie immer wieder zum Kompromiss. Es trennte und verband die Deutschen wie sonst wohl nichts. An den Schlüsselpunkten der deutschen Nachkriegsgeschichte stößt man immer auf Berlin. Jede Betrachtung der deutschen Gegenwart verfängt sich an dem undefinierbaren Gebilde, das zum Westen gehört und im Osten liegt, das am Rande lebt und sich als Mitte empfindet. Und wer an die Zukunft denkt, bleibt ebenfalls fixiert auf dieses Berlin. Er gründet seine Hoffnung darauf, wenn er eine Wiedervereinigung für möglich hält. Er wird ratlos, wenn er das nicht tut. Denn zwei deutsche Staaten als Dauerzustand, das kann man sich vorstellen. Aber zwei Berlins, die Mauer als Ewigkeitseinrichtung? Um besser zu verstehen, was West-Berlin heute ist und vielleicht werden kann, sollte man sich erinnern, was es war. Was es wirklich war unter den Schönen und Bösen, unter den rühmenden und vernichtenden Aufklebern, die es jeweils erhielt. Zunächst war es ein Kampfplatz der Großmächte. Die Arena einer Auseinandersetzung, an der viele Deutsche leidenschaftlich teilnahmen. Im Osten die Kommunisten und in West-Berlin die Mehrzahl der Bewohner. Wer alt genug ist, hat noch zwei Reden im Ohr, in denen die Zeiten sich ausdrückten. Einmal Oberbürgermeister Ernst Reuter im Frühherbst 1948 mit dem Aufruf zur Hilfe für das blockierte Berlin. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. 15 Jahre später besuchte Präsident John F. Kennedy Berlin. Die zweite Berlin-Krise war überwunden. Massen hatten sich vor dem Schöneberger Rathaus versammelt. 2000 years ago, the proudest boast was, Civis Romanus sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. Mehrere Jahrzehnte ist beides her. Das Pathos wie die Begeisterung muten heute fremd an, aber sie waren echt. Doch was stand hinter alledem politisch? Da sich die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs über Deutschland nicht einigen konnten, mussten sie über West-Berlin in Konflikt geraten. Die Westinsel inmitten der Ostzone schuf für beide Seiten Probleme und zugleich verführerische Möglichkeiten. Die Westmächte befanden sich auf einem höchst ungemütlichen Platz, der nicht zu verteidigen war und dem die Zufuhr abgeschnitten werden konnte. Die Russen andererseits hatten einen Fremdkörper in ihrem Machtbereich. Für die Sowjetunion bot sich an, durch Druck auf West-Berlin den Westen zu bedrängen. Für die Westmächte musste es verlockend erscheinen, die Sowjetisierung der Ostzone und die Konsolidierung der DDR zu stören. Allerdings gab die Geografie den Russen die stärkere Stellung. So kam es, dass Moskau zweimal West-Berlin attackierte. 1948-49, als Stalin die Blockade verhängte, und 1958 bis 1962, als sein Nachfolger Chruschtschow die Amerikaner, Briten und Franzosen in Berlin mit ultimativen Forderungen bedrohte. Was jeweils der Zweck war, kann man nur vermuten. Das Nächstliegende ist das Wahrscheinlichste. Die Russen wollten die störenden Fremdlinge aus Berlin vertreiben. Aber vermutlich ging es beide Male, 1948 und 1958, nicht nur um West-Berlin, sondern auch um Deutschland. Stalin, so nahmen damals viele an, wollte mit dem Druck auf West-Berlin Deutschland Verhandlungen erzwingen und die Gründung der Bundesrepublik verhindern oder verzögern. Auch Chruschtschow wollte Deutschland Verhandlungen erzwingen, um die Anerkennung der DDR zu erreichen. Er sagte: Fixieren wir, was im Ergebnis des Zweiten Weltkriegs geschehen ist und was von der ganzen Welt anerkannt wird. Beide Berlin-Krisen brachten beide Seiten in große Schwierigkeiten, zeitweise in Gefahr, besonders natürlich die Westmächte auf ihrer Insel. Die Geschichte der Blockade ist auch heute noch eine dramatische Geschichte, von der wir meist nur das glückliche Ende im Gedächtnis haben und weniger die Ungewissheiten des Anfangs. Nichts war sicher, als am 25. Juni 1948 der Inselstadt alle Land- und Wasserwege nach Westen gesperrt wurden. Die Westmächte wussten nicht, ob die Westberliner den Mut bewahren, und die Westberliner wussten nicht, ob die Westmächte in Berlin bleiben würden. Und keiner, auch kein Militär, wusste, ob es möglich sei, eine Stadt mit 2 Millionen Einwohnern auf unbestimmte Zeit, vielleicht sogar über den Winter, mit einer Luftbrücke zu versorgen. Es war eine Herausforderung der Art, auf die Amerikaner mit Höchstleistungen antworten. Die Luftbrücke übertraf die Erwartungen wie die Befürchtungen aller Beteiligten. Nach 11 Monaten, im Mai 1949, wurde die Blockade aufgehoben. Es war ein mühsam errungener, aber glänzender Sieg des Westens. Beim zweiten Mal 1958 standen die Westmächte vor einer anderen Schwierigkeit, denn Chruschtschow ging raffinierter vor als Stalin. Er stellte sie nicht vor die einfache Wahl, standzuhalten oder nachzugeben. Er drohte vielmehr, den Berlin-Verkehr der Westmächte von der DDR kontrollieren zu lassen. Statt eines Rotarmisten hätte dann ein DDR-Grenzer in Marienborn die Dokumente eines amerikanischen Konvois verlangt. Sollte man sich den Weg nach West-Berlin freischießen, um ein Papier nicht stempeln zu lassen? Oder sollte man mit einem Besiegten über Siegerrecht verhandeln, vielleicht sogar einem kommunistischen Staat den Zugriff auf das freie Berlin ermöglichen? Das eine konnte Krieg bedeuten, das andere Kapitulation auf Raten. Während die Franzosen unbeirrbar hart blieben und meinten, alles sei am Ende eine Nervenfrage, taten die Angelsachsen, was Politiker in auswegloser Lage meistens tun. Sie zogen die Sache hin. So lange, bis Chruschtschow die Geduld verlor und im Juni 1961 eine Entscheidung zu erzwingen suchte. Er traf sich in Wien mit dem neuen, noch jungen und wenig erfahrenen Präsidenten Kennedy und erklärte ihm, er müsse und werde die Berlin-Frage noch in diesem Jahr lösen. Wenn Kennedy deshalb Krieg wolle, dann ist das ihr Problem. Der Präsident nahm die Herausforderung an. Er hielt eine große Fernsehrede, proklamierte militärische Maßnahmen, aber gab zugleich einen politischen Wink. Er unterschied deutlich zwischen Berlin und West-Berlin und begrenzte die amerikanische Verteidigungsbereitschaft allein auf West-Berlin. Chruschtschow verstand, der Ostteil der Stadt war dem Osten überlassen, und er ließ die Mauer ziehen. Aber auch Chruschtschow handelte unter Druck, ironischerweise unter dem Druck, den er selbst erzeugt hat. Mit seinen lärmenden Berlin-Reden hatte er in der DDR eine Torschlusspanik hervorgerufen, die seit Ende Juni zu einer Massenflucht führte. Chruschtschow hat die Klemme, in der er steckte, später selbst geschildert. Dem Botschafter Bonds in Moskau, Hans Kroll, sagte er: Was sollte ich denn tun? Mehr als 30.000 Menschen, und zwar mit die besten und tüchtigsten Menschen aus der DDR, verließen im Monat Juli das Land. Man kann sich nur unschwer ausrechnen, wann die ostdeutsche Wirtschaft zusammengebrochen wäre, wenn wir nicht alsbald etwas gegen die Massenflucht unternommen hätten. Es gab aber nur zwei Arten von Gegenmaßnahmen: die Lufttransportsperre oder die Mauer. Die erstgenannte hätte uns in einen ernsten Konflikt mit den Vereinigten Staaten gebracht, der möglicherweise zum Krieg geführt hätte. Das konnte und wollte ich nicht riskieren. Also blieb nur die Mauer übrig. Was für die Deutschen den schwärzesten Tag ihrer Nachkriegsgeschichte bildet, war für die beiden Großmächte ein gelungenes Krisenmanagement. Aber mehr auch nicht. Denn beide wurden, obwohl auf unterschiedliche Weise, von der brutalen Peinlichkeit der Mauer politisch beschädigt. Chruschtschow musste sie bauen, Kennedy musste sie dulden. Und für beide war es eine schwere ideologische Niederlage. Die Mauer widerlegte alles, was Chruschtschow von der Überlegenheit seines Sozialismus behauptete und was er über dessen Sieg im Wettkampf der Systeme prophezeite. Aber die Mauer widerlegte auch, was die Vereinigten Staaten als Vormacht der Freiheit versprochen hatten. Ein Jahrzehnt lang wollten sie so stark werden, dass sie den eisernen Vorhang überwinden könnten. Jetzt waren sie nicht einmal imstande, dessen Vollendung zu verhindern. Und das sogar in einem Gebiet, wo sie Besatzungsrecht beanspruchten. Ein Vierteljahrhundert später erklärte Präsident Reagan, man hätte die Absperrung nicht hinnehmen dürfen, sondern mit Panzern niederwalzen müssen. Nachher ist es immer leicht, ein Held zu sein. Doch die Diskussion zeigt, wie tief der Stachel sitzt, dass Amerika damals schwach aussah. Weder Amerikaner noch Russen können glücklich gewesen sein, als sie die Bilanz der zweiten Berlin-Krise zogen. Chruschtschow hatte die DDR gerettet und Kennedy hatte West-Berlin gerettet. Der ostdeutsche Staat konnte sich konsolidieren, die Inselstadt erlitt einen Funktionsverlust. Insofern ergab sich ein Gewinn für die sowjetische Seite. Doch gesiegt hatte keiner. Die Machtverteilung blieb gleich. Hatte es sich gelohnt, dafür bis an den Rand eines Atomkriegs zu gehen? Ein Jahr später stellte sich die Frage nochmals. Chruschtschow versuchte, Kuba zur Atomraketenbasis gegen die Vereinigten Staaten auszubauen. Einige Raketen hatte er bereits auf der Karibikinsel stationiert. Kennedy beriet sich mit dem britischen Premierminister Macmillan, der den Wortlaut des Telefonats später in seinen Erinnerungen veröffentlichte. Macmillan fragte Kennedy, was er tun werde, um die Raketen auf Kuba zu entfernen. Der Präsident antwortete: Die Luftaufnahmen der letzten 24 Stunden zeigen, dass Sie mit dem Aufbau der Raketen fortfahren. Wir werden zu entscheiden haben, ob wir unsere Chancen wahrnehmen und eine Invasion auf Kuba durchführen sollen oder ob wir uns zurückhalten und Kuba als eine Art Faustpfand in Sachen Berlin gebrauchen. Wir können dann jederzeit, wenn Chruschtschow etwas gegen Berlin unternimmt, gegen Kuba vorgehen. Das ist die Wahl, die wir jetzt haben. Was meinen Sie? Ich würde gern noch darüber nachdenken. Ich vermute, die Welt ist der Ansicht, dass wir irgendwann, in irgendeiner Form, mit den Sowjets sprechen sollten. Aber wir wollen das nicht so tun, dass Chruschtschow alle diese Trümpfe in der Hand hat. Er hat Kuba in der Hand, aber nicht Berlin. Nimmt er Berlin, nehmen wir Kuba. Wenn wir Kuba jetzt nehmen, haben wir natürlich das Problem, dass die Raketen abgefeuert werden oder ein allgemeiner Raketenkrieg stattfindet. Und wir werden mit Sicherheit das Problem haben, dass Berlin genommen wird. Das Ende ist bekannt. Kennedy wie Chruschtschow verzichteten auf eine gewaltsame Lösung. Beide fanden sich mit der dauernden Existenz einer feindlichen Insel innerhalb ihres Machtbereichs ab. Die Amerikaner gelobten Zurückhaltung gegen Kuba, die Russen verlangten nicht mehr, dass die Westmächte Berlin verließen. Beide hatten vom Kampf um die frühere deutsche Hauptstadt genug und stuften das Problem auf das deutsche Niveau herab. Nicht mehr Amerikaner und Russen stritten nun, sondern Bundesrepublik und DDR. Nicht mehr die Präsenz der Westmächte gab den Streitgrund, sondern die Berlin-Demonstrationen der Westdeutschen. Die Großmächte begnügten sich im Wesentlichen damit, den Berlin-Zank der Germanen teils zu dulden, teils zu begrenzen. Als Bonn jedoch Anfang 1969 nochmals die Wahl eines Bundespräsidenten in Berlin erzwang und eine Krise nur mühsam vermieden werden konnte, verloren die vier Mächte die Geduld und setzten sich wieder zu Berlin-Verhandlungen zusammen. Aber nun ging es nicht mehr wie früher darum, den westlichen Vorposten zu erobern oder zu verteidigen. Man versuchte vielmehr, West-Berlin als Kampfplatz unbetretbar zu machen und ihm als Stadt ein leidlich normales Leben zu ermöglichen. So versprachen sich die ehemaligen Sieger, West-Berlin nicht mehr gegeneinander zu nutzen. Zugleich legten sie auch die streitenden Deutschen enger an die Leine. Die Stadt sollte weder Speerspitze gegen die DDR noch Hebel zum Auswuchten von Bonner Prinzipien sein. Erstaunlicherweise gelangen die guten Absichten. In und um Berlin gab es keine Krisen mehr, sondern nur noch Streitereien, die mit der Zeit sogar abnahmen. Vor allem blieb Berlin ruhig, als in den 80er Jahren die Großmächte sich wieder verfeindeten. Früher war es umgekehrt. Mit dem Abkommen von 1971 hatten die vier Verantwortlichen sich eine Last vom Halse geschafft und konnten nun die Vorteile ihres Lebens an Havel und Spree fast ungestört genießen. Zunächst weiter als Horch- und Beobachtungsposten gegeneinander, immer mehr aber auch als Wachtposten über beide Deutschlands. Seit Bundesrepublik und DDR eigenständige Politik über die Ost-West-Grenze hinweg trieben, wuchs das Bedürfnis ihrer Verbündeten nach einem Brems- und Steuerungsinstrument. Mit Hilfe von Berlin blieben die vier ehemaligen Besatzungsmächte Herr in Deutschland, rechtlich wie politisch. Beinahe nur in Berlin sind ihre Siegerrechte noch materielle Gewalt. Die Westsektoren stehen in aller Form und der Ostsektor steht außerhalb aller Form unter Besatzungsrecht. Hier gibt es die letzten vier Mächteinstitutionen. Hier treffen sich die Botschafter der vier als Verantwortliche für ganz Deutschland. Hier regieren sie nicht mehr, aber bleiben intakt und kontrollieren. Die Nachkriegsgeschichte wäre für alle vier Mächte ruhiger verlaufen, wenn es West-Berlin nicht gegeben hätte. Trotz mancher Vorteile, besonders für die Russen, war das störende und störanfällige Gebilde zunächst eine schwere Last für alle. Danach war es nur noch lästig und inzwischen möchten die Westmächte es wohl kaum noch missen. Manches lässt vermuten, dass in Moskau viele ebenso denken. Wie sieht es für die anderen aus? Zunächst einmal für das Umland. Für die DDR, gemeint ist hier der Staat, nicht seine Bürger, war West-Berlin Ärgernis, Hindernis, manchmal sogar eine Gefahr. Das begann bereits mit der Gründung der staatstragenden Partei, dem dreiviertel erzwungenen Zusammenschluss von SPD und KPD zur SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland. Die Berliner Sozialdemokraten, gestützt von den Westmächten, machten nicht mit und so ging es weiter. Was immer die deutschen Kommunisten zur politischen und sozialen Umgestaltung unternahmen, in der Mitte, in West-Berlin, blieb eine Lücke, ja, noch mehr. Dort entstand ein Gegenbild zum östlichen Sozialismus. Und das Schlimmste, die demokratisch-kapitalistische Alternative war zu besichtigen. Sie stellte sich sogar bewusst zur Schau, lockte die Landsleute im Osten mit den Attraktionen des Westens. So auch politisch-propagandistisch. Was immer die Partei und Staatsführung in Ost-Berlin verkündete, von nebenan kam sogleich ein Kontra. Die Sender West-Berlins informierten die DDR-Bürger über die DDR. Die westlichen Politiker sprachen über Funk und Fernsehen zu den Deutschen im Osten. Ja, sie sprachen sogar in deren Namen und wurden lange als deren wahre Repräsentanten empfunden. Am 16. Juni 1953 wurde das Problem West-Berlin für die DDR akut. Dass an diesem Tag die Bauarbeiter der Ost-Berliner Stalinallee marschierten und demonstrierten, hätte vielleicht auch an einem anderen Ort der DDR geschehen können. Aber dass der Protest sich am nächsten Tag wie ein Steppenbrand ausbreitete, lag daran, dass über den Rias das ganze Land erfuhr, was in Ost-Berlin geschehen und beschlossen worden war. Wie bereits um 18.30 Uhr kurz gemeldet, erschien heute Nachmittag eine Delegation der Demonstranten im Rias. Die Delegation bestand aus zwei Arbeitern und einer Angestellten. Sie berichtete ausführlich über den Verlauf der heutigen Ereignisse und erklärte, dass sie nicht gekommen wäre, wenn dem Verlangen der Demonstranten nach einer Diskussion mit Ulbricht oder Grote wohl stattgegeben worden wäre. Da sie nicht in der Lage gewesen seien, den Willen der Arbeiterschaft direkt zum Ausdruck zu bringen, hätten sie den Weg zum Rias eingeschlagen, um auf diese Weise ihren Forderungen Gehör zu verschaffen. Es könne kein Zweifel sein, dass die gesamte Arbeiterschaft und nicht nur die Bauarbeiter, dass nicht nur die Arbeiterschaft, sondern die gesamte werktätige Bevölkerung Ostberlins überhaupt die Forderungen der Demonstranten unterstützen. Die Arbeiterschaft sei entschlossen, auch morgen die Arbeit ruhen zu lassen, wenn die Forderungen nicht bindend erfüllt würden. Aus anderen Meldungen des Rias ging hervor, dass die Ostberliner Arbeiter sich am Morgen des 17. Juni auf dem Strausberger Platz versammeln wollten. Der Westberliner DGB-Vorsitzende Ernst Scharnowski ermutigte sie in ihren Forderungen. Dann wandte er sich an alle im Osten. Ostberliner, tretet darum der Bewegung der Ostberliner Bauarbeiter, BVGer und Eisenbahner bei und sucht eure Strausberger Plätze überall auf. Je größer die Beteiligung ist, je machtvoller und disziplinierter wird die Bewegung für euch mit gutem Erfolg verlaufen. Mehrere Stunden hatte Scharnowski im Rias gesessen, an seiner Erklärung gefeilt. Das Wort Generalstreik war ihm verboten. Nur seine Aufforderung, sucht euch eure Strausberger Plätze überall, war eine Aufforderung. Im Übrigen hat der Rias nicht angestiftet, aber er berichtete ständig und ausführlich, mit der Folge, dass am 17. Juni überall in der DDR demonstriert wurde, Unruhe ausbrach, Parteihäuser ausgeräumt, Gefängnisse gestürmt wurden. Hätte es ohne den Rias, also ohne die Existenz West-Berlins, den 17. Juni nicht gegeben? Jedenfalls nicht in diesem Umfang? Und was hätte das bedeutet? Der Einpeitscher des Stalinismus, Walter Ulbricht, sollte abgelöst werden. Nach dem Aufstand erschien Moskau, das aus Prestigegründen aber nicht mehr möglich. Zwei Monate später konnte Ulbricht erklären, nun, was ist denn am 17. Juni und nach dem 17. Juni geschehen? Die Amerikaner und die Westdeutschen, die Kriegstreiber, haben einen faschistischen Putsch organisiert. Was ist dabei herausgekommen? Herausgekommen ist die vollständige Entlarvung der aggressiven Pläne gewisser amerikanischer und gewisser westdeutscher Kreise. Das ist bei der Sache herausgekommen und herausgekommen ist weiter, dass ein Teil der Banditen bei uns eingesperrt worden ist. Also ein ganz, ich möchte sagen, natürliches Ergebnis des 17. Juni. Wären solche Reden der DDR erspart geblieben, wäre Ulbricht, wie vorgesehen, ohne einen 17. Juni abgelöst worden. Hätten nach dem Sommer 1953 im Politbüro Leute bestimmt, die den neuen Kurs eines maßvollen Ostsozialismus wirklich und nicht nur rhetorisch verfolgten? Vielleicht Leute, die auch zu deutschen Kompromissen mit der Bundesrepublik fähig waren. Und falls all das so gewesen wäre, hätte Adenauer diese Möglichkeiten zu nutzen versucht oder hätte er auch sie verworfen? Antworten gibt es nicht, aber die zentrale Bedeutung West-Berlins wird anschaulich. Es lag in der Mitte und beeinflusste deshalb, was in Deutschland geschah. Diese Lage verursachte das größte Problem der DDR, das den Staat 12 Jahre lang in Not brachte, am Ende in Existenznot. Keine kommunistische Führung, außer der SED, war gezwungen, den Klassenkampf zu führen und den Sozialismus aufzubauen, während die Grenzen offen standen. Die Entmachtung und Enteignung der Oberschichten, die Kollektivierung der Mittelschichten und die politische Entmündigung aller. Ein solches Programm verlangte die ganze Macht über das ganze Volk. In der sowjetischen Zone und DDR aber konnte jeder jederzeit gehen. Über 3 Millionen taten das bis zum Mauerbau. Aber nicht nur auf die Zahl kommt es an. Knapp die Hälfte davon waren junge Leute unter 25 Jahren. Viele waren durch Beruf und Ausbildung schwer entbehrlich. Seit 1952 gingen fast 20.000 Ingenieure und Techniker, 4.000 Ärzte, 1.500 Zahnärzte, 775 Hochschullehrer und 18.000 sonstige Lehrer. 12 Jahre lang standen die deutschen Kommunisten zwischen ideologischem Ziel und praktischem Zwang. Beides war ihnen gleichermaßen Notwendigkeit. Manches begannen sie vorsichtiger als ihre Genossen in anderen Osthauptstädten. Das wurde in der Bundesrepublik nur nicht bemerkt. Bei manchem aber trieben Überzeugung und der Ehrgeiz sie, mit den anderen Schritt zu halten. Das letzte Beispiel gab die Vollsozialisierung der Landwirtschaft. Anfang Februar 1960 war sie in Moskau für den gesamten Sowjetbereich außer Polen beschlossen worden. Mitte April hatte die SED bereits das Klassenziel erreicht, aber nur mit einem Gewaltakt. In wenigen Monaten trieben die Agitatoren mehrere hunderttausend Bauern in die Genossenschaften. Die Flüchtlingszahlen, die 1959 gesunken waren, stiegen wieder an. Nicht nur Bauern gingen, auch andere Selbstständige, die spürten oder befürchteten, dass sie als Nächste an der Reihe waren. Als dann im Sommer 1961 noch die Angst hinzukam, dass Berlin für immer zugemacht werde, drohte die DDR auszubluten. Mit einem Riesenloch in der Grenze war kein sozialistischer Staat zu machen. Davon hatte Ulbricht nun Chruschtschow endlich überzeugt. Doch er scheiterte mit seiner Hoffnung, für die DDR die Kontrolle des Westberliner Luftverkehrs zu bekommen und auf diese Weise nicht nur bald die Fluchtbewegung zu beenden, sondern allmählich auch dem verhassten Insel Berlin das Leben zu nehmen. Dessen Freiheit hing allezeit an freier Flugverbindung nach Westen. 2 Monate vor dem Mauerbau gab Ulbricht auf eine treffsichere Frage eine aufschlussreiche Antwort. Ich möchte eine Zusatzfrage stellen. Doher, Frankfurter Rundschau. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen? Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ulbricht war nach einer Staatsgrenze am Brandenburger Tor gefragt worden. Aber er sprach von einer Mauer. Den Plan für den Mauerbau gab es also Mitte Juni 1961 schon. Aber Ulbricht hoffte damals noch, die große Lösung, die Kontrolle des Flugverkehrs, durchzusetzen. Chruschtschow aber entschied für die kleine Lösung. Ulbricht durfte die Grenze schließen, musste aber West-Berlin weiter dulden. Der Fremdkörper war zwar eingekapselt und einigermaßen unschädlich geworden, doch er belastete die DDR jetzt auf andere Art. Sie wurde zum Mauerstaat. Die hermetische Abriegelung von Westgrenzen, auch das Niederschießen von Flüchtlingen, gehörten damals zur Normalausstattung eines kommunistischen Staates. Doch davon sah man nicht viel, hörte nur zuweilen von geglückten oder tödlich verlaufenden Fluchtversuchen. Innerhalb einer Großstadt aber verschwinden Grenzanlagen nicht im Gelände. Hier mussten sie die Gestalt einer Mauer annehmen. Hier erschien, was üblich war, einmalig. Und hier konnte eine misslungene Grenzüberschreitung zur öffentlichen Hinrichtung werden. Eine Stunde lang verblutete im August 1962 der 18-jährige Bauarbeiter Peter Fechter vor den Augen einer hilflosen Menge. Die DDR war gezeichnet. Und die Bundesrepublik tat lange Zeit, was sie konnte, die Schandmauer in Erinnerung zu halten. Jeder Staatsgast in Bonn wurde, wenn möglich, nach Berlin gebracht, um sie zu besichtigen. Trotzdem bildete der 13. August 1961 den größten Erfolg der DDR bis zu ihrer allgemeinen Anerkennung 1973. Manche sprechen von einer zweiten Staatsgründung. Sicher ist, dass seitdem eine dauerhafte Konsolidierung begann. Jedermann im östlichen Deutschland war nun gezwungen, sein weiteres Leben dort zu führen. Aus Bewohnern der DDR wurden allmählich Bürger der DDR. Ganz langsam und mit vielen Unterbrechungen und Rückfällen begann auch der Staat auf seine Bürger Rücksicht zu nehmen. Nachdem er die volle Herrschaft hatte, konnte er die Ausübung der Herrschaft lockern. Doch mit Brandts Ostpolitik sah Ulbricht 1970 eine neue Gefahr heraufziehen, wiederum vor allem von der feindlichen Insel Berlin aus. Der Westen hatte die Erfüllung der dringendsten sowjetischen Wünsche an die Bedingung geknüpft, dass zuvor Einigung über das Berlin-Abkommen der vier Mächte erreicht sei. Nicht nur die Ratifizierung der Bonner Ostverträge, auch die Einberufung einer gesamteuropäischen Konferenz, der KSZE, in gewissem Maße sogar das Arrangement mit der anderen Weltmacht USA. Zu all seinen Zielen konnte Leonid Brezhnev nur gelangen, wenn er das Nadelöhr Berlin durchschritt. Er machte deshalb weit größere Zugeständnisse als zunächst beabsichtigt, aber zu Lasten der DDR. Sie musste die Souveränität über den deutschen Berlin-Transit wiederhergeben, musste mit ansehen, dass die staatliche Verbindung West-Berlins mit der Bundesrepublik sanktioniert wurde. Und musste sich auf eine Masseninvasion von Westberliner Besuchern einstellen. Ulbricht hatte sich nie mit dem Fremdkörper inmitten seines Staates abgefunden. Nun sollte er nicht nur dessen unbegrenzte Existenz hinnehmen, sondern durch allerlei Vergünstigungen auch noch erleichtern. Er leistete so erbitterten Widerstand, dass erst seine Ablösung den Abschluss des Viererabkommens ermöglichte. Der Schöpfer der DDR war, obwohl nicht nur, über West-Berlin gestürzt. Schließlich das Dauerproblem, das die Enklave ihrem Umland bereitet. Vom Tage der Staatsgründung bis heute hat die DDR nur eine halbe Hauptstadt. Halb im geografischen Sinn, der größere Teil Berlins gehört nicht dazu, halb auch im rechtlichen Sinn. Ost-Berlin ist nach westlicher Auffassung nach wie vor der sowjetische Besatzungssektor der vier Mächte-Stadt. Das gab es noch nie. Eine Hauptstadt, die nicht einmal ihren Namen ganz für sich hat, sondern erst durch einen Zusatz Ost- oder DDR identifizierbar wird. Eine Hauptstadt, die bis in die jüngste Zeit im Schatten einer attraktiveren Schwester stand und in mancher Hinsicht noch lange weiterstehen wird. Eine Hauptstadt, die von den Diplomaten, Korrespondenten und Handelsleuten einfach verlassen wird, wenn die Damen und Herren einkaufen, sich amüsieren oder ungestört bleiben wollen. Eine Hauptstadt, die eine Mauer braucht, um sich von der Konkurrenz abzugrenzen. Eine Hauptstadt auch, in der fremde Soldaten Kontrolle fahren und die eigene Armee nicht paradieren kann, ohne dass nebenan eine Weltmacht protestiert. Eine Hauptstadt, die zu einem Stadtjubiläum einlädt und nicht weiß, ob alle Botschafter kommen. Eine Hauptstadt, die aus dem ganzen Westen kein Staatsoberhaupt und aus vielen Westländern nicht einmal Staatsbesuche empfängt. Als Bonner Juristen 1983 Bundespräsident Carstens daran hinderten, an den Lutherfeiern in Ost-Berlin teilzunehmen, zog der König von Schweden seine Besuchszusage zurück. Eine Hauptstadt endlich, von der ein wichtiger Teil der Welt behauptet, sie gehöre gar nicht zu dem Staat, dessen Hauptstadt sie ist. Die Entwicklung der DDR wäre sehr viel leichter und schneller vor sich gegangen, wenn es West-Berlin nicht gegeben hätte. Durch die Brille der DDR-Staatsinteressen betrachtet, war die Existenz West-Berlins ein Unglück. Und was war und ist West-Berlin für die Bundesrepublik? War es immer nur ein heroisches Beispiel, nationale Aufgabe, Nachweis für die Offenheit der deutschen Frage? Oder war und ist es auch eine Last? Das erste Warnzeichen gab eine schmale blaue 2-Pfennig-Briefmarke mit der Aufschrift Notopfer Berlin. Sie sollte im Jahre 1948 Geld aufbringen und Solidarität beweisen für das von Stalin blockierte Berlin. Aber aus der Not waren die Westdeutschen selbst kaum heraus. Und von Opfern wollten sie nach Krieg und nach Krieg nichts mehr hören. Psychologisch ging der Schuss nach hinten los. Die Marke, ohne die kein Brief befördert wurde, schuf mehr Ärger als Gemeinsamkeitsgefühle. Berlin kam bis in den letzten Winkel des Landes vor allem als Last ins Bewusstsein. Man hat den Fehler nie wiederholt. Was die isolierte Stadt braucht, wird aus dem Bundeshaushalt genommen. Mehr als die Hälfte des Westberliner Etats stammt von dort. Wenn man die Steuern, die aus Berlin kommen, abrechnet, kostet Berlin den Bund in diesem Jahr über 14 Milliarden. Dazu kommen über 5 Milliarden an Steuerausfällen, weil die Westberliner Wirtschaft vielerlei Vergünstigungen erhält. Schwerer noch als die finanziellen Lasten wiegen bis heute die politischen. Alle Bonner Ostpolitik, so unterschiedlich sie aussah, blieb durch West-Berlin behindert. Chruschtschows Drohungen gegen die Stadt stellten die Bundesregierung sogar auf eine harte Probe. Vom Februar 1959 bis zum November 1962 fragten die Amerikaner immer wieder nach dem Ernstfall. Ob die Westdeutschen schon mit einer stufenweisen Freikämpfung der Zugangswege nach Berlin einverstanden seien, bis zur Anwendung von Atomwaffen. Adenauer bejahte ein Vorgehen in Stufen, doch allmählich näherte sich seine zögernde Zustimmung einem versteckten Nein. Zu beantworten war auch, ob die westdeutsche Armee zur Rettung der deutschen Hauptstadt stufenweise mitkämpfen könne. Hier entschied der kleine Kreis der Beteiligten einhellig dagegen. Einen Atomkrieg für West-Berlin wollte ohnehin niemand, aber wie weit sollte man ihn riskieren, um Chruschtschow abzuschrecken? Adenauer, Brentano und Brandt scheinen zu höherem Wagnis bereit gewesen zu sein als der Verteidigungsminister Strauß. Gerhard Schröder, der im Spätherbst 1961 Außenminister wurde, meinte sogar, einem Krieg um West-Berlin könne man nur entgehen, wenn man die Stadt evakuiere und in der Lüneburger Heide wieder aufbaue. Aber Chruschtschows Ultimatum erschütterte auch die gesamte Deutschlandpolitik. Nicht nur die Russen, auch die Verbündeten drängten Adenauer, die Oder-Neiße-Grenze ganz und die DDR wenigstens de facto anzuerkennen, um dafür West-Berlin zu sichern. Nach damaliger Auffassung hieß das, die Wiedervereinigung abschreiben. Keine Partei wollte oder wagte das. Andererseits konnte man die Stadt nicht den Kommunisten überlassen. Der Kanzler wäre sie am liebsten mit Anstand losgeworden. Doch die Pläne, die seine Staatssekretäre dafür ausarbeiteten, lagen meilenweit von der Wirklichkeit entfernt. Felix von Eckarts Überlegungen gründeten sich auf eine demokratische DDR, in der beide Berlins vereint zur Hauptstadt würden. Der Globke-Plan stellte ganz Berlin als freie Stadt unter die Verantwortung der Vereinten Nationen. Für Adenauer wurde West-Berlin schließlich zum Schicksal. Er stürzte darüber nicht, wie es Ulbricht später geschah, aber er verlor kurz nach dem Mauerbau in den Bundestagswahlen die absolute Mehrheit, wurde zwar noch einmal Kanzler, aber nur für 2 Jahre. Was er ein Jahrzehnt lang versprochen hatte, man müsse fest beim Westen stehen und stark werden, dann käme auch die Wiedervereinigung, der Morgen des 13. August 1961 enthüllte es als Illusion und Irreführung. Die Deutschlandpolitik dreier Bundesregierungen war in Berlin zusammengebrochen. Aber auch Willy Brandt, der Adenauers Ostpolitik umkehrte, hatte West-Berlin wie ein Bleigewicht an den Füßen. An der Spree waren die Krisen der letzten 1,5 Jahrzehnte entstanden und die Großmachtkonflikte ausgetragen worden. Ohne ein Abkommen, das die Stadt dem Ost-West-Streit entzog und ihr eine ungestörte Existenz sicherte, musste sein Versuch, mit dem Osten politisch Frieden zu machen, lückenhaft, ja beinahe sinnlos bleiben. Da über Berlin aber nur die 4 Mächte verhandeln können, geriet die gesamte Ostpolitik in deren Abhängigkeit. Mit dem 4-Mächte-Abkommen wurde die Last für Bonn leichter, aber sie wurde ihm nicht genommen. Statt der Krisen gab es nur Streitereien. Aber Politik und Diplomatie müssen bei jeder Vereinbarung im Osten darauf achten, dass West-Berlin zu seinem Recht kommt. Aber weit wichtiger als solche Einzelheiten ist, dass auch das Berlin-Abkommen die Geografie nicht ändern konnte. Die Transitregelungen, für die meisten Westberliner das Herzstück des Abkommens, funktionieren besser, als selbst Optimisten erhofften. Aber man braucht wenig Fantasie, um sich ein ganzes System von mutwilligen Verzögerungen und Schikanen auszudenken, das die Vereinbarungen nicht einklagbar verletzte und den Transitverkehr wieder unberechenbar werden ließe. Es genügte schon, dass er so erschiene. West-Berlin ginge dabei nicht kaputt und die West-Berliner gingen nicht in die Knie. Aber in wenigen Wochen wäre dahin, was in 15 Jahren gewachsen ist, die Gewissheit ungestörter Verbindung nach Westen. Für eine Millionenstadt inmitten fremden Gebiets gibt es keine wasserdichten Verträge. West-Berlin bleibt eine schutz- und hilfebedürftige Insel. Und nach der klassischen Einteilung sind die Westmächte für den Schutz und die Westdeutschen für die Hilfe zuständig. Zu der Lebensfähigkeit, für die Bonn zu sorgen hat, gehört außer Wirtschaft und Finanzen auch eine Politik, die, soweit irgend möglich, der Stadt Ruhe schafft und sie gegen Klimastürze im Ost-West-Verhältnis absichert. Alle Bundesregierungen, von Brandt bis Kohl, haben diese Notwendigkeit beachtet. Alle strebten danach, das Netz der Beziehungen zur DDR so dicht zu knüpfen, dass es auch in schlechten Zeiten trägt. Alle halten, auch um West-Berlins Willen, ein gutes Verhältnis mit Moskau für nötig. West-Berlin als Hindernis für die DDR, als Last für die Bundesrepublik. Das kann man auch umdrehen. Weil die Insel hinderte und belastete, weil sie Aufmerksamkeit erzwang, wirkte sie als Klammer. Am deutlichsten wird das bei der DDR. Was das Programm der Partei und die Entwicklung des Staates störte, war großenteils ein Segen für die Leute. Wo die Regierung vom Westen abgrenzte und trennte, da half das westliche Berlin als Brücke. Zunächst als Fluchtbrücke. Wer politisch in Gefahr geriet, rettete sich darüber. Ebenso wer enteignet war oder Berufsverbot erhielt. Wer die doktrinäre Nötigung, manchmal bis zum Gewissenszwang, nicht mehr aushielt oder seinen Kindern eine Ausbildung ermöglichen wollte, die ihnen der Klassenkampfstaat versagte. Sehr oft auch, wer im Westen ein besseres Leben suchte. Über 3 Millionen konnten gehen, weil es West-Berlin gab. Ferner als Familienbrücke. Wer Eltern, Geschwister, Verwandte und nicht zuletzt Freunde im jeweils anderen Deutschland nicht besuchen durfte, und das wurden im Laufe der Zeit immer mehr, der traf sich mit ihnen in West-Berlin. Auch als ökonomische Brücke. Wer etwas brauchte, was es im Osten nicht gab, und das war sehr viel, der holte es sich im westlichen Berlin. Es war schrecklich teuer, schon an der Sektorengrenze standen Wechselstuben, wo eine Westmark etwa 4 Ostmark kostete, aber es war wenigstens überhaupt zu beschaffen. Von den 1000 praktischen Kleinigkeiten bis zum Modeschlager. Schließlich als geistige Brücke. Wer fachlich auf dem neuesten Stand zu bleiben suchte, orientierte sich in West-Berlin. Die Bauern pilgerten zur Grünen Woche, die Techniker zur Industrieausstellung. Wer Kopf und Seele auftanken wollte, zog über ein Wochenende durch die Kinos, Theater, Ausstellungen. Er genoss die Atmosphäre der Ungezwungenheit, die Farben und das Licht, sogar die Reklamen. Es waren die 50er Jahre, als der Osten noch sehr grau und der Westen nicht so grell erschienen. Mancher hielt es damals im Osten nur aus, weil er Anschluss an den Westen bewahrte. Nicht wenige studierten sogar dort. Ende der 40er Jahre kam in West-Berlin jeder dritte Student aus dem anderen Teil der Stadt oder aus der Umgebung. Für viele bildete West-Berlin eine Alltagsbrücke. Sie überschritten sie täglich, weil sie im einen Teil der Stadt wohnten und im anderen arbeiteten. Im August 1961, im Monat des Mauerbaus, kamen jeden Morgen aus Ost-Berlin und der DDR über 50.000 sogenannte Grenzgänger. 5% der Westberliner Arbeitnehmerschaft. Ein Funkreporter beobachtete am 13. August früh auf einer U-Bahn-Station, wie einer von ihnen nach Hause, nach Ost-Berlin fahren wollte. Ich komme jetzt momentan von meiner Arbeitsstelle und möchte gerne nach Hause fahren. Leider habe ich festgestellt, dass kein U-Bahn-Zug mehr fährt. Und jetzt musste ich natürlich laufen, von hier bis zum Potsdamer Platz. Ich weiß nun nicht, wie es weitergehen wird, aber ich hoffe, dass es demnächst wird besser werden. Sie sind also Grenzgänger und nun muss ich Ihnen eine weitere Enttäuschung bereiten. Am Potsdamer Platz können Sie nicht mehr überwechseln von West nach Ost-Berlin. Dort ist geschlossen. Der Potsdamer Platz befindet sich nicht mehr unter den amtlichen Passierstellen. Der Mann war das letzte Mal in West-Berlin gewesen. Er musste sich nun eine Arbeit im Osten suchen. Mit dem Mauerbau wurde die Brücke gesperrt. Fast alles, was hier geschildert wurde, war nicht mehr möglich. Aber es blieb noch ein Steg. Zunächst war er ganz schmal, aber allmählich verbreiterte er sich. Bundesbürger dürfen jederzeit für einen Tagesaufenthalt vom West in den Ostteil der Stadt. Auch schlaue West-Berliner nutzten diese Möglichkeit, indem sie sich einen zweiten Wohnsitz im Bundesgebiet und damit einen Bundespass besorgten. So wurde in den 60er Jahren Ost-Berlin zum Treffpunkt für Verwandte und Freunde, aber nur, weil es von West-Berlin zugänglich ist. Seit dem Vier-Mächte-Abkommen haben die West-Berliner wieder das Recht, in die DDR zu fahren. Bis 1979 machten sie allein mehr Ostbesucher als die gesamte Bundesrepublik. Das änderte sich erst etwas, als 1980 der Pflichtumtausch für West-Berliner verdreifacht wurde. Seit der allgemeinen Anerkennung der DDR um 1973 leben in Ost-Berlin westliche Diplomaten und Korrespondenten. Auch die Geschäfts- und Dienstreisen dorthin nahmen erheblich zu. All das mit der Folge, dass auch der Verkehr zwischen den beiden Berlins erheblich zunahm. Es ist ein privilegierter Verkehr mit Sonderausweis für schnellen und unkontrollierten Grenzübertritt. Aber indirekt nützt er auf vielfältige Weise auch denen, die nicht privilegiert sind. Ost-Berlin ist offener nach Westen, weil es West-Berlin gibt. Aber auch West-Berlin ist offener nach Osten als die Bundesrepublik, allerdings mit erheblichen Einschränkungen. Doch wo in der ummauerten Stadt das Festungsdenken überwunden wurde und Aufgeschlossenheit herrscht, bestehen größere Möglichkeiten. Schließlich, auch wenn sich beide Stadthälften verselbstständigt haben, ihr Eigenleben führen und unterschiedliche Rollen spielen, sie bleiben die Hälften ein und derselben Stadt. Man merkt es beim Banalen wie beim Sentimentalen. So steht West-Berlins stille Hotelreserve in Ost-Berlin. Wenn im Westen kein Bett mehr frei ist, bietet der Osten seine Dienste an. Für D-Mark, in zentraler Lage, mit allem Komfort und unglaublich schneller Grenzabfertigung. So bleiben Emigranten aus Ost-Berlin, besonders Schriftsteller und Künstler, gern in West-Berlin. Von hier kommen sie, falls sie es dürfen, schnell zu den Freunden und Angehörigen drüben. In West-Berlin leben sie immer noch in Berlin. Es fährt dieselbe S- und U-Bahn, nur ein bisschen mehr geputzt. Die West-Berliner sprechen dasselbe Berlinisch, obwohl nicht so kräftig. Und sie wissen, was gemeint ist, wenn von Friedrichshain oder dem Müggelsee die Rede ist. Sie verstehen, soweit Westmenschen es überhaupt verstehen, welche Nöte und Sehnsüchte den ehemaligen Ostmenschen beherrschen. Er ist nicht mehr, was er war und kann so schwer werden, was er doch werden muss. Für sehr viele, die in der DDR blieben und dort bleiben wollen, hat das westliche Berlin immer noch die alte technische Bedeutung. Nur die Sendemasten an der Spree ermöglichen ihnen, das Fernsehen der Bundesrepublik zu empfangen. Mit Politik hat das durchaus auch heute noch zu tun. Aber wichtiger ist wohl das Gefühl der Teilnahme am modernen Leben. Man kann dieses Gefühl für eine Sinnestäuschung halten. Seine Stärke lässt sich kaum überschätzen. Es soll Leute geben, die auch einen guten Arbeitsplatz ablehnen, wenn er im Tal der Ahnungslosen liegt, vor allem in der Gegend um Dresden, wo man den Westen nicht hereinbekommt. Bis Satelliten alles überall hintragen, bleibt West-Berlin auch elektronische Brücke. Brücke ist West-Berlin vor allem politisch. Die Bundesrepublik kann viel leichter ohne die DDR leben als umgekehrt. Die Westdeutschen vergessen den Osten oft, die Ostdeutschen vergessen den Westen beinahe nie. Aus diesem Unterschied, der so alt ist wie die Teilung, ergab sich bis heute die Rolle West-Berlins. Es wirkt als permanenter, oft penetranter Erinnerungsposten dafür, dass Deutschland und Europa nicht an der Elbe aufhören. Schon Ernst Reuter appellierte 1949 an den gerade gewählten ersten Bundestag, Der Sinn der Deutschen Bundesrepublik ist nicht darin zu sehen, dass im Westen an den Ufern des Rheins Selbstzufriedenheit und Bequemlichkeit sich breitmachen. Mit den Ideen eines Rheinbundes lässt sich weder Deutschland noch Europa aufbauen. Eberhard Diepgen schrieb 1986: Berlin ist eine Mitte, die dafür sorgt, dass die Bonner Politik nicht einer verengenden Rheinbund-Mentalität erliegt. Willy Brandt, regierender Bürgermeister zwischen Reuter und Diepgen, bohrte 1963 die ersten Löcher durch die Mauer. Er handelte mit der DDR-Regierung die Passierscheinübereinkunft aus, die den Westberlinern wenigstens über Weihnachten und Neujahr den Besuch von Verwandten in Ostberlin ermöglichte. Brandt verhandelte mit einer Regierung, die es nach westlicher Rechtsauffassung gar nicht gab, die aber entschied, ob die getrennten Familien sich wiedersehen konnten oder nicht. Bundeskanzler Ludwig Erhard duldete die Passierscheinvereinbarung nur widerwillig. Die Mauer wird nicht durch Passierscheine abgetragen. Was auch in Berlin sich niemand einbildete. Aber Grundsätze pflegen konnte man am linken Rheinufer. An der Spree musste man den Menschen helfen. Brandt berichtete später: Im Kleinen habe ich vor 8 Jahren als regierender Bürgermeister von Berlin der Erkenntnis gemäß gehandelt, dass kleine Schritte besser sind als keine Schritte. Als damals vor einem Weihnachtsfest Hunderttausende nach Jahren der Trennung ihre Angehörigen besuchen konnten durch Passierscheine, war dies in der Nussschale die Anwendung der Erkenntnis, dass es eine neue, nur scheinbare Paradoxie geben kann, die sich segensreich auswirkt. Durch das Erkennen der Lage, wie sie ist, die Lage zu verbessern. Der Kanzler Brandt führt 1969 fort, was der Berliner Bürgermeister Brandt begonnen hatte. Aus der Berliner Not entstand die neue Ostpolitik, die erstmals seit 2 Jahrzehnten die Deutschen beider Staaten einander wieder näher brachte. Auch heute noch zwingt Westberlin die Bundesrepublik, sich um den Osten zu kümmern. Viele Lasten, die Bonn durch Berlin entstehen, bilden Brückenpfeiler für Deutschland und Europa. Westberlin ist weiterhin nötig für die Deutschen, aber ihm droht auch, allmählich entbehrlich zu werden. Für die reinen Staatsinteressen der Bundesrepublik der DDR ist es das schon lange. Beiden wäre es leichter ohne Westberlin. Die Stadt kann Bedeutung nur behalten und neu gewinnen, wenn sie immer weniger Hindernis ist und immer mehr Klammer wird. Als 1948 die 4-Mächte-Regierung über Deutschland auseinandergefallen war und 2 deutsche Staaten entstanden, waren der amerikanische, britische und französische Sektor übrig geblieben. Relikt einer gescheiterten Politik. West-Berlin überlebte, weil es mehr wurde als West-Berlin. Heute aber ist sein Mythos als Symbol der Freiheit und das Mahnmal der Einheit verblasst. Es ist zum 2. Mal übrig geblieben. Auf lange Sicht hängt seine Zukunft davon ab, ob es nochmals mehr wird, als es ist. Eine Brücke für Deutsche und Europäer. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Kluft oder Klammer, Berlins Schlüsselrolle für Deutschland nach 1945. Ein Feature von Peter Bender, das der DLF erstmals am 11.08.1978 ausstrahlte. Am kommenden Samstag, dem 1. im März, werden die Archive wieder musikalisch. Freuen Sie sich auf den 2. Teil unserer Reise nach Chicago. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.